In dem Sinne, dass die Aufgaben, die auf dem Plenum des ECCI stehen, auch in der Frage der Orientierung der Gewerkschaftsarbeit in den kapitalistischen Ländern von so großer, eminent wichtiger Bedeutung sind, dass auch wir auf die Aufgaben, die hier stehen, in der Linie der sozialistischen Rationalisierung, wie die Aufgaben, die in den verschiedenen anderen kapitalistischen Ländern stehen, wo es heißt, die Grundlagen, das Fundament, die Voraussetzungen für die großen Aufgaben des Sieges der proletarischen Revolution zu erfüllen. Und in diesem Sinne überbringe ich den Kongress die brüderlichsten und die revolutionärsten Grüße. Aus der Tagesordnung dieses Kongresses ist bekannt, dass wie der Genosse Chomsky bereits in verschiedenen Punkten aufgezählt hat, die ganze Taktik, die große gewaltige kulturelle Arbeit in der sozialistischen Rationalisierung auf diesem Kongress tagelang beschäftigen wird, um in der Linie des sozialistischen Aufbaus jene Neuindustrialisierung und jene neuen Formen des sozialistischen Aufbaus, besonders in der Metallindustrie, zu erfüllen. Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind des Proletariats, die vor 10 Jahren aufrichteten, die proletarische Diktatur, die in den verschiedenen internationalen kapitalistischen Ländern sich in den verschiedenen Kreisen gezeigt hat, dass die Metallarbeiter die Elite waren, die mit den anderen Industriearbeitern zusammen die Grundlagen schufen für die großen revolutionären Klassenkämpfe und die Voraussetzungen für die Durchführung des Sieges der Revolution.